Deutschlandfunk Hörspiel. Ich eine gerade Straße mit langen Zeilen neu gebauter Reihenhäuser, kleine Vorgärten, noch keine Bäume. Er geht neben seiner Mutter und tröstet sie. Sie jammert. Eine karge Straße. Balkone wie Badewannen, die nicht benutzt werden. Sie jammert, dass sie seinetwegen so viel putzen, waschen und kochen muss. Es ist ein Verhängnis. Sie leidet. Er ist dennoch optimistisch mit 3 Jahren. Er denkt, es kann sich bessern. 2 oder 3 Autos. Sonst ist die Straße leer. Ein Koma-Markt, ein paar Wiesen, die nach und nach zu Baustellen werden. Feldwege. Die Siedlung. Ein Unfall. Ein Unfall. Plötzlich läuft zwischen den Beinen seiner Mutter Wasser heraus. Sie tritt schnell auf die Terrasse. Sein Vater drängt ihn weg, schreit und ohrfeigt ihn. Dann bringt er ihn zu den Großeltern. Eine Katastrophe. Die Fruchtblase ist geplatzt. Seine Schwester wird geboren. Die Siedlung. Die Straßen heißen nach Städten im Osten, die jetzt in Polen oder Russland liegen. Niemand freut sich in der Nähe. Baracken, provisorische Wohnungen, Kleingärten. Die Autobahnzufahrt. Er ist immer zu früh da, vor Beginn der Schule. Zu früh? Er darf in einer benachbarten Buchhandlung sitzen, die einem Bekannten seiner Eltern gehört, und sich Bücher ansehen. Es gibt einen Fahrschülerraum. Er will alles unvorbereitet können. Er will nicht nur etwas aufsagen. Er sitzt schon allein in dem Klassenraum. Am liebsten möchte er sofort wieder gehen. Er war doch schon so früh da. Alleestraße. Hörspiel. Ich werde 14 Jahre nach Kriegsende geboren. Von Roland E. Koch. Für meine Eltern muss der Krieg Jahrhunderte zurücklegen. Überall stehen Neubauten. Es wird weitergebaut. Meine Eltern versuchen, ein Stück Raum für sich zu haben. Jeder in der Familie versucht es. Ich erfahre nichts. Hin und wieder ein einbeiniger oder einarmiger Mann, mit dem meine Eltern nichts zu tun haben wollen. Es gibt Nachbarn mit seltsamem Akzent und komisch geschriebenen Namen. Es gibt keine Vergangenheit. Die Fahrradtouren, die er allein unternimmt. Er hält es nicht aus, zu Hause. Die Aussicht, wieder in die Schule zu müssen. Die langsamen Rituale seines Vaters. Zu Hause. Er fährt bis zu einer Hochhausgegend, dann einen steilen Berg hinunter zum Stausee mit der Turbine. Er ist 10. Ich bin 10. Er hat ein Bonanza-Rad mit Bananensattel und Schaltknauf. Hinten ein großer, runder Metallbügel. Er sieht fast nichts. Eine Familie, in der jeder seine Geheimnisse hat. Jeder versteckt etwas vor den anderen. Jeder sucht etwas. Es gibt einen düsteren, verbotenen Bereich, den man besser nicht betritt. Es ist einmal etwas passiert. Es werden mir ununterbrochen neue Erfahrungen gereicht, nicht geordnet, nicht gereinigt, nicht aufbereitet. Seine Mutter verfolgt ihn schreiend mit einem Kleiderbügel. Splitter, die ich aufschreiben muss. Er flüchtet unter das Buffet. Dort kann sie ihn nicht erreichen. Wenn ich einen Moment horche, kommen unaufhörlich neue. Der sadistische, brutale Deutschlehrer mit dem harten östlichen Akzent, der sie demütigt und schlägt. Erschrecken, aber keine Überraschung. So sehr er verstummt, es ist für ihn nur eine Steigerung, nichts Neues. Ein Mitschüler kommt mit einem Attest, in dem steht, dass er nicht geschlagen werden dürfe, und wird verhöhnt. Ich brauche Abhärtung. Ich brauche eine Strafe. Mir wird es nicht schaden. Sein Vater verspricht, ihm über die Firma, in der er arbeitet, einen Bürostuhl zu besorgen, verstellbar, auf Rollen, für seinen Schreibtisch. Jeden Abend. Jeden Abend kehrt der Vater später nach Hause zurück. Er fährt das Auto in die Garage, schließt das Garagentor, kommt müde und unwillig herein. Er will erst mal mit seiner Mutter sprechen. Von dem Stuhl ist nie wieder die Rede. Wie enttäuscht er jedes Mal ist. Ein würgendes, erwürgendes Gefühl. Viel später kommt der Stuhl. Aber er freut sich nicht mehr. Niemand freut sich. Ich erwarte eine neue Enttäuschung. Ein Foto, das er circa 1975 mit seiner neuen Pocketkamera aufgenommen hat. Seine Eltern, sein Großvater, dessen Geliebte und gleichzeitig die Kinderärztin, sein Onkel. Verbrecherbande, denkt er. Nein, das waren meine nächsten Angehörigen. Es ergibt sich eine zufällige Anordnung der Episoden, ein immer neues Aufreißen und Betrachten des Unverständlichen und Unsinnigen. Daraus ergibt sich das Paradoxe der Szene, daraus ergibt sich kein roter Faden. Er wird sehr früh zum Einkaufen geschickt, wenn seine Mutter etwas vergessen hat, etwas zurückzubringen ist, abzugeben, ein Geschenk. Wenn seine Eltern keine Lust haben zu fragen, er möchte es sehr gut machen, schnell und effektiv. Er rennt, zählt das Geld, sagt sich die Aufträge auf, erledigt alles einwandfrei. Er ist das ältere Geschwisterkind. Seine Mutter gibt unklare Anweisungen und er muss wieder los. Aber er schafft es. Schaffen? Mit seiner Schwester. Allein zu Haus. Sie ist noch klein. Sie toben im Haus herum, er hält ihr die Tür zu. Sie schreit und zieht an der Tür. Aber er lässt erst los, als seine Mutter nach Hause kommt. Seine Schwester hatte ein Stück Apfel in der Luftröhre und wäre beinahe erstickt. Sie ist schon blau. Seine Mutter klopft das Apfelstück aus ihr heraus, schüttelt sie. Ich habe versucht, sie umzubringen. So sehen es unsere Eltern. Das Bedürfnis nach einer im Rückblick ordentlichen, gesunden, wärmenden Kindheit ist enorm. Der Wunsch, die Gestalten dort möchten nicht so schlimm gewesen sein. Ihre Parolen und Sprüche nur so dahingesagt. Die Gewalt eben alltäglich, die Demütigungen üblich und die bittere Sprachlosigkeit in vielen Familien verbreitet, flackert immer wieder auf. Wie er es hasst, seiner Mutter beim Essen zuzusehen. Sie mümmelt. Man hört die Zähne aufeinander klappern. Sie schlingt hastig, trinkt gleichzeitig, ohne heruntergeschluckt zu haben. Sie ist fertig. Sie beginnt, die anderen zu provozieren. Immer. Immer fällt jemand darauf herein. Jeden Montag, kurz vor 3, muss er zum Zahnarzt. Jedes Mal wird einer der Milchzähne gezogen, die nicht ausfallen wollen. Er steht um 3:15 vor der abgeschlossenen Praxis. Zu früh, sitzt im Wartezimmer herum. Sein ganzes Leben liegt noch vor ihm. Darauf kam es an, dieses eine Erlebte immer wieder neu zu erzählen. Immer wieder aufzustehen, neu anzufangen. Eine noch ungehörte, unerhörte Episode zu entdecken. Sein Vater weckt ihn gegen 6:30. Einer von ihnen kocht Milch mit Haferflocken auf. Der Topf oder die Teller stehen zum Abkühlen draußen auf der Fensterbank. Sie drücken den warmen, gesüßten, dicken Brei in sich hinein. Er soll sie mit etwas versorgen, das sie selbst nicht haben. Schon als Kind erzählt ihm sein Vater, wie wichtig es ist, den richtigen Beruf zu haben. Aber wie wählt man ihn? Wie wählt man ihn? Sein Vater hat ihn nicht, das weiß er. Sein Vater leidet unter der Arbeit in dem Büro der Maschinenfabrik. unter den Misserfolgen, von denen er erzählt. Er redet wie mit einem Gleichaltrigen. Die Autos seines Vaters. Die Autozeitschrift, die er abonniert. Viele Jahrgänge stapeln sich auf dem Dachboden. Ein Käfer, ein Audi 60, ein Opel Ascona, Ford Granada, BMW. Eine Lebensgeschichte. Ein Auto, das rostet und unzuverlässig ist, macht ihn unglücklich. Als ob jemand schwer krank sei, nicht mehr zu retten. Das Polieren, die Chromteile, die Spritzer von Streusalzwasser, die abgewaschen werden müssen. Er geht neben seiner Mutter durch tiefen Schnee, durch ein Dorf in ihre Heimat. Er ist 4 oder 5 Jahre. Er hält sich an dem stillen Bild fest, blendet die Unsicherheit seiner Mutter aus, ihre Ängstlichkeit, ihre Aggression. Sie fährt mit ihm zu einem Arzt oder Heilpraktiker auf der Suche nach einer verborgenen Krankheit. Etwas stimmt nicht mit mir. Er geht neben seinem Vater, der fast täglich den Friedhof besucht. Sein Vater verneigt sich vor manchen Grabsteinen, denen eines Verwandten oder Bekannten. Etwas stimmt nicht mit mir. Er erzählt von seinen Reisen. Man spürt die Angst, die Anspannung. Er beherrscht seine Arbeit nicht. Wenn er seinen Vater um ein Taschentuch bittet, das er ihm dann gibt, ist groß, gebügelt, in der Hosentasche angewärmt und ein Trost. Sein Vater hatte immer warme Hände und diese schönen, sauberen Taschentücher. Zu schade, um sich die Nase zu putzen. Zu schade, um sich die Nase zu putzen. Den Wunsch nach Harmonie zu zerbrechen ist schmerzhaft. Die Ordnung zu zerstören, den Sinn in Frage zu stellen. Jemand in mir möchte das alles zu etwas Geordnetem zusammenfügen. Und ein anderer erschrickt immer wieder über die Szenen und Worte. Beim Großvater. Es gibt immer Milchsuppe als Vorspeise, die er hasst. Zum Essen darf nicht getrunken werden, das verdünnt die Magensäure. Zigarrengeruch. Eine Speisekammer, in der Schinken an der Decke hängt. In der Diele das große schwarze Bakelit-Telefon. Die Musiktruhe, ein Herrenzimmer. Hier wird diskutiert. Der Schwarz-Weiß-Fernseher. Über allem die Zufriedenheit, im Bürgertum angekommen zu sein. Zur falschen Zeit. Zur falschen Zeit? 2 Kriege mitgemacht und verloren. Wo wendet man sich als nächstes hin? Wen kann man angreifen, unterdrücken? Bei der anderen Großmutter eine herzlichere Atmosphäre. Der Großvater ist schon lange tot. Die Eisblumen an den Scheiben. Die Ofenheizung. Nachts im Bett das Geräusch eines vorüberfahrenden Motorrads, das sich auf der Landstraße entfernt. Das Gefühl, behütet zu sein, umsorgt. Die Familie hatte 8 Kinder. Nicht viel Geld. Der Großvater trank und die Söhne tun, was sie wollen. Im Zoogeschäft. Er holt seinen Vater in dessen Büro ab und darf sich auf dem Nachhauseweg etwas für das Aquarium kaufen. Sie stehen nebeneinander an der Theke und sein Vater beobachtet ihn. Er will seinen Wunsch sagen, aber er bekommt kein Wort heraus. Er weiß, dass er stottern muss. Je länger sein Vater ihn ansieht, desto schlimmer wird es. Die Inhaberin begreift und zeigt ihm verschiedene Pflanzen. Auf öffentlichen Toiletten vermeide ich schon früh, neben meinem Vater zu stehen. Ich kann nicht. Ich weiß nicht, was mich hemmt, aber es geht nicht. Erst wenn er den Raum verlässt, sprudelt es munter los. Als Kind darf er seinen Vater auf Geschäftsreisen nach Frankreich begleiten. Es ist aufregend, mit ihm in dem Firmenwagen zu fahren, in den Hotels zu übernachten, in Restaurants zu essen, in Nordfrankreich, in Fontainebleau, in Paris. Ich habe nichts von meinem Vater erfahren. Sie laufen nebeneinander her. Manchmal schreit sein Vater auch, bekommt Wutanfälle, die aber schnell in sich zusammenfallen. Er sagt von sich, ein zu weiches Herz zu haben. Wenn sein Schlaf, sein Essen, seine Verdauung stimmen, kann er das sagen. Damit versteht er keinen Spaß. Seine Wünsche müssen befolgt werden. Er liebt frischen Kuchen im Büro, Ein gebratenes Filet, das seine Mutter morgens für ihn zubereitet. Ein warmes Abendessen. Er liebt es, wenn man ihm zuhört. Er liebt Anerkennung. Er liebt die anderen Menschen nicht. Sein Vater und dessen Brüder begrüßen ihren Vater mit erhobenem rechten Arm. Und der Großvater grüßt so zurück. Ein Grußwort wird nicht gesprochen. Aber sie reden ihn mit Oberst an, seinem militärischen Rang im Zweiten Weltkrieg. Als junger Mann hat er auch den Ersten Krieg mitgemacht. Vielleicht. Vielleicht war der Großvater doch nicht so brutal. Seine Mutter erzählt vom Krieg als von der Tanzstundenzeit, ihrer Jugend, ihren Freunden. Sein Vater erzählt ihm vom Schießen. Als Kind hatte er ein Luftgewehr und knallte damit Krähen ab, wie er sich ausdrückt. Vielleicht meinte es der sadistische, prügelnde Lehrer nicht böse. Einer ihrer Brüder fiel in Stalingrad. Ihre älteste Schwester starb bei einem Bombenangriff. Vielleicht ist es gar nicht wahr, dass der ältere Bruder der Mutter, verroht aus Krieg und russischer Gefangenschaft zurückgekommen, den jüngeren Bruder missbrauchte? Er bringt ihm von einer Geschäftsreise aus Italien ein kleines, echt aussehendes Bolzengewehr mit aus schwarzem Metall, mit dunklem Holzgriff. Man kann damit Kugeln verschießen. Er ist 5 oder 6. Vielleicht war es gar nicht ernst gemeint, dass der Großvater seine 3 Söhne mit hochgerecktem rechten Arm begrüßte. Die 14-, 15-Jährige wollte lachen und tanzen, flirten, sich verabreden und verlieben. Er bekommt es zu Weihnachten, aber offenbar sind sich seine Eltern nicht einig, ob es für ihn das Richtige ist. Und nehmen es ihm wieder weg. Weihnachten. Nachts versucht er, die Rollläden in seinem Zimmer hochzuziehen, als sein Vater plötzlich hereingeschossen kommt und ihn anschreit. Er tritt ihn sogar vor Wut im Auto, wenn er den Weg nicht findet und keiner die Karte lesen kann. Die Wut seiner Mutter ist gefährlicher, unvorhersehbarer, zerstörerischer. Er geht allein in die Drogerie und kauft von seinem Taschengeld einen billigen Kamm. Das Geld reicht gerade. Es ist ein Geschenk für seine Mutter zum Muttertag. Sein Vater und er decken den Tisch. Sein Vater schenkt grüne wie Hähne geformte Eierwärmer dazu. Sie sitzen vor den neuen Sachen, warten auf seine Mutter und sind stolz. Er schläft oft im Bett seines Vaters, der fast jede Woche auf Geschäftsreise ist. Seine Mutter geht früh ins Bett, liest noch, dann knipst sie das Licht aus. So sehr er das Geräusch des Umblätterns mag, wünscht er sich, dass es bald aufhört. Er wartet ihr ruhiges Atmen ab, dann versucht er, sich mit seinem Atem anzupassen. Der Geruch, den sein Vater mitbringt, wenn er aus Belgien oder Nordfrankreich zurückkommt. Ein Herbstgeruch nach Verbranntem, nach Nebel, nach Fabrik, nach abgeflammten Äckern. Ein trauriger, resignierter Geruch. Im Winter hörte man von Weitem die Spikes der Reifen auf der Straße. Er bringt Lebensmittel mit. Belgisches Weißbrot in riesigen dünnen Scheiben. Ardennenschinken. Pastete, Käse. Er packt stolz die Delikatessen aus. Stolz. Die Familie hat mit dem Essen gewartet. Und alle probieren die Einkäufe. Die Schlaflosigkeit seines Vaters. Ich habe die ganze Nacht wach gelegen. Ich habe wieder nur 4 Stunden geschlafen. Ich bin seit 4 Uhr wach. Er steht immer viel zu früh auf, nervös, in Erwartung irgendeines Ereignisses im Büro. Wettstreit der Eltern, wer schlechter geschlafen habe. Wer hat wie viel Adumbran genommen? Als Kind mit meiner Großtante, einer pensionierten Lehrerin in der Linie 7. Später in den Schülerhorden. Du sollst Vater und Mutter verlassen. Wie kann man diese Straße verlassen? Ich habe es nicht gelernt. Ich gehe noch immer mit der Straße im Kopf herum. Eine Alleestraße, in der es keine Bäume gibt. In der es keine Bäume gibt. Er ist 14 oder 15. Und sie schreiben in der Schule eine Gedichtinterpretation. Das Bittere wiederfinden und beschreiben. Was für eine Arbeit ist das? Meine Arbeit. Es ist ein Gedicht von Stefan George. Er schreibt und schreibt, vergisst alles andere. Dann gibt er sein Heft ab und ist viel zu früh fertig. Aus Rache schreiben? Er darf nach Hause gehen. Störrisch, unversöhnlich sein, nicht verzeihen? Er ist wie in einem Rausch. Er trägt ein neues, rosafarbenes Hemd, es ist Sommer. Oder das Schreiben umwenden zu einer Art Wiedergutmachung, die man sich selbst produziert. Er steigt in die Straßenbahn, noch immer voller Musik. Warum nicht den Eltern verzeihen? Dann sieht er ein Mädchen, in dessen Gesicht er sich verliebt. Im Schullandheim. Er erbricht sich vor Heimweh. Ein Lehrer fährt mit ihm zum Arzt, der nichts feststellen kann. Mit etwas Intuition gibt ihm der Lehrer den Schlüssel für die Bücherei. Er soll den ganzen Nachmittag dort sitzen und Bücher verleihen, wenn jemand kommt. Es kommt niemand. Er sitzt und liest ein Buch nach dem anderen. Er sitzt mit seiner Mutter im Zug nach Hause. Sie hat ihn von der Großmutter abgeholt. Sie überholen einen Güterzug, der Autos transportiert. Der Ford Capri. Ein magisches Auto. Etwas ganz Neues. Es fährt noch nicht auf den Straßen und war bisher nur in den Zeitschriften zu sehen. Eine mythische Gestalt, flach, lang, mit kurzem Heck. Einige haben Buckel in der Motorhaube. Das sind die stärksten. X benimmt sich rüpelhaft. Schreibt ein Lehrer ins Klassenbuch. Ferien auf dem Bauernhof. In der Hitze fährt er mit einem alten Fahrrad über die Dörfer. Die Gegend ist meist flach. Er rollt im Schatten und möchte nie wieder nach Hause. Hier gibt es viel stärkere Gewitter als im Norden. Am Himmel sieht er die Krähenschwärme. Weit draußen ist eine neue Müllkippe angelegt. Niemand beobachtet ihn und er klettert über den Zaun. Läuft durch die weichen Müllschichten. Der süßliche Geruch feuchter, verrottender Zeitungen. Er findet ein paar Zeitschriften mit Bildern nackter Frauen. Das Papier ist aufgequollen und eingerissen, aber er versteckt sie unter seinem Pullover und nimmt sie mit in sein Zimmer. Zu Hause. Er ist vielleicht 13. Unter lauter Mädchen im Reiterverein. Sehen lernen. Er ist für sich. Er wundert sich nicht, als der Reitlehrer, der schon älter ist und mit seiner Familie in der Reitschule lebt, eins der Mädchen anspricht, das gerade einen Apfel isst. Lässt du mich mal beißen? Er wundert sich nicht, als dieses Mädchen nun ein besonderes Pferd hat, jeden Tag Unterricht bekommt und bei Turnieren reitet. In der Reitstunde ist der Lehrer sehr streng zu ihr. Er wundert sich nicht, als der Reitlehrer nach einiger Zeit plötzlich nicht mehr da ist. Ich brauche ungefähr 15 Jahre, um das, was ich damals nicht verstanden habe, zu sehen. Die 14-Jährige in ihrem engen T-Shirt. Er bekommt im Fernsehen die Geschichte der RAF mit, die Anschläge bei den Olympischen Spielen 1972 bis zu Schleyer und Mogadischu, die Roten Brigaden. Er hat das Gefühl, es gehe ihn nichts an. Die Bomben, die Schießereien. Was haben die mit seinem Kummer zu tun? Er denkt gar nichts über diese Leute. Ein sanfter, gestreckter Opel Rekord B in hellblau. Von 1965, der Wagen meiner Lehrerin in der Grundschule. Viele Träume spielen in diesem kleinen Radius der Geschäfte des Dorfes. Dort liegen das Krankenhaus, das Schwimmbad, die Kirche, das Schuhgeschäft, die Schule, der Schreibwarenladen. Der Schreibwarenladen. Immer wieder werde ich wach und habe von diesem Schreibwarenladen geträumt, als sei er ein Schlüsselort meiner Kindheit. Es gab zwei Etagen, das Erdgeschoss und ein Untergeschoss. Dass man allein ging. Ich rieche sofort den Geruch nach Pappe und Geschenkpapier. Die Abende seiner Kindheit im Herbst und Winter. Sein Vater ist fast immer auf Geschäftsreise. Die Kampagne der Zuckerfabriken beginnt und die Firma hat viel zu tun. Seine Mutter macht einen Rundgang durchs Haus, durch den Keller, sieht in jeden Winkel, jeden Schrank, knipst immer wieder das Licht an, nachdem sie es ausgeschaltet hat, kontrolliert die Schlösser, die Herdplatten, sieht unter die Betten. Die Zeit, in der der Optimismus schwindet. Die Konzentrationslager werden sichtbar, die Bilder freigelassen. Jeder sieht nun, was vor 25 Jahren geschehen ist. Die Berichte aus Vietnam sind unübersehbar. Es gibt eine Ausstellung über Hiroshima. Die Abende, Fernsehabende. Hans Rosenthal. Gespenstisch wirkender kleiner Mann. Ingrid Steger. Man sitzt vor dem Fernseher und schämt sich. Ekel Alfred. Ursprünglich im Kindergarten und in der Grundschule. Ursprünglich sind die Tage noch offen. Wenn er krank ist, hört er zu Hause Schulfunk. Er besitzt eine Kinderschallplatte. Lok 1414 geht auf Urlaub. Manchmal darf er nachmittags Kinderfunk hören. Nachbarn haben einen Fernseher und ab und zu kann er dort zusehen. Das gefällt ihm aber nicht. Die Leiterin der Pfadfindergruppe, die er heimlich verehrt. Sie ist Erzieherin, Kindergärtnerin. Sie fährt einen Käfer, einmal hat sie unterwegs eine Radkappe verloren. Ihre schönen Zähne, ihre Lippen, ihr Lachen, ihr Pony. Er stellt sich vor, sie zu küssen. Es gibt später Frauen, die ihn an sie erinnern. Er kaspert herum, um auf sich aufmerksam zu machen. Sie ermahnt ihn freundlich. Bei einem Ausflug auf eine Burg werden Sterne verliehen. Alle bekommen den zweiten oder dritten Stern an ihr Hemd geheftet. Nur er nicht. Ich sehe mich selbst damals klein. Der Kleinste in der ganzen Klasse. Zart, hellblond, durchscheinend, dünnhäutig. Hochgespannt, begeisterungsfähig, strömend. Angetrieben vom Ehrgeiz meiner Eltern, die viel von mir erwarten und wenige Leistungen anerkennen. Man könnte denken, das Kind wird daran zerbrechen. Die erste Stereoanlage wird angeschafft und in der Schrankwand aufgebaut. Man soll nur neue Platten abspielen, die alten könnten die Nadel beschädigen. Er kauft zwei LPs, Johnny Cash und Benny Goodman. Mit beiden ist er nicht zufrieden. Die Johnny Cash-Platte lässt jedenfalls den Stereo-Effekt gut erkennen. Die andere ist Mono. In einem Ständer mit heruntergesetzten Platten kauft er eine billige, in Italien gepresste, mit brauner Hülle. Radiomitschnitt eines Basie-Konzerts von 1937. Diese Musik in ihrer schlechten Aufnahmequalität färbt alles Übrige. Er hört jeden Tag die fünf Stücke. Warmer, trauriger Wind, ein kratzender Blues. Eine schwarze, verzweifelte Stimme, die singt. Er denkt an dieses Mädchen. Er weiß, dass es aussichtslos ist. Es ist, als müsse er mittrommeln. Mitsingen, mitspielen. Er lernt nie ein Instrument. Es ist, als wäre er in einem früheren Leben dabei gewesen. Sein Vater faltet die Zeitung in verschiedene Richtungen. Dann reißt er ein Blatt am Falz durch und legt einen Artikel zur Seite. Meistens reißt das Papier dabei ein oder ein Stück Text wird unlesbar. Dann ist es Zeit, ins Bett zu gehen. Ich bin dieser kleine Junge mit dem mageren Brustkorb, der Brille, den losen Einlagen, der Zahnspange. Ich bin dieser kleine, schwache Junge, der sich wehrt. Wo lerne ich das? Ich weiß, dass ich gegen manchen nichts ausrichten kann. Oft bin ich zu mutig, nehme mir zu viel vor, halte mich für stärker, als ich bin. Etwas in mir kocht die ganze Zeit. Ich schreie laut, weil ich nicht gehört werde. Ich spüre, wenn andere mich nicht ernst nehmen wollen. Ich kämpfe dagegen. Die Samstage. Er kommt früh aus der Schule. Es gibt Sauerkraut. Sein Vater möchte, dass er das Auto wäscht. Manchmal muss es auch poliert werden. Um 6:30 fahren alle zur Kirche, anschließend Abendessen. Jetzt beginnt für ihn die freie Zeit. Er muss am anderen Morgen nicht in die Schule. Er kann länger aufbleiben. Es ist ein schönes Gefühl, das sich verdichtet. Sonntagmorgens. Sonntagmorgens der Spaziergang mit seinem Vater. Das Mittagessen, die Eltern machen Mittagsschlaf. Jeder für sich. Seine Schwester schaltet Rappelkiste ein. Langsam fallen ihm die Fächer ein, die morgen dran sind, die Klassenarbeiten. Er hat nichts gelernt, keine Hausaufgaben gemacht. Er wird sich den Stoff in der Schule, kurz bevor der Lehrer kommt, noch einmal ansehen. Das hat sowieso keinen Sinn. Langsam kippt alles um. Sinn. Gegen 3 oder 4, wenn sein Vater den zweiten Spaziergang macht, ist er nur noch deprimiert. Sobald man nicht aufpasst, ist ein misstrauisches Augenpaar auf einen gerichtet, das spöttisch kommentiert, was man tut. Die späten 60er. Die frühen 70er Jahre. Das Lebensgefühl bei ihnen in der Provinz ist beharrlich. Man macht nicht alles mit. Die Freiheit, die langen Haare, laute Musik, Demonstrationen. Das muss nicht sein. Die alten Nazis unterrichten noch. Sie haben keine Lehrerausbildung. Die Kriegserinnerungen? Immer da. Es gibt moderne Autos. Frontantrieb, Gürtelreifen, Sicherheitsgurte. Es ist heller geworden. Man kann 2-mal im Jahr in Urlaub fahren. Bad Wörishofen. Er steht früh auf, zieht seine Reitkleidung an, ist aufgeregt. Vor Nervosität muss er mehrmals zur Toilette. Er setzt sich viel zu früh aufs Fahrrad. Er hat jetzt jeden Morgen Reitstunde. Er fährt an den duftenden Kleewiesen vorbei. Der Geruch ist süß, verheißungsvoll. Seine Anspannung lässt nach. Er bekommt ein Pferd zugewiesen, sattelt es, reitet eine Stunde, spricht mit dem Reitlehrer, der Reitlehrerin, fährt wieder zurück. Geblieben ist der Duft des Klees. Jedes Mal, wenn ich ihn rieche, bleibe ich stehen. Als könnte ich noch mal alles anders machen. Das Schwimmbad neben der Schule. Noch heute träume ich manchmal von dem leeren, stillen Becken neben den Wettkampfbahnen, das wir nicht benutzen durften. Ein Mädchen, mit dem er zusammen Reitstunde hat, bekommt ein eigenes Pferd. Er mag sie. Er weiß nicht, wie man sich näher kommen könnte. Er müsste etwas sagen. Er hat nichts gelernt. Nicht mal die Sprache. Er kann nur abends im Bett ihren Namen sagen. Allein zu Hause. Er isst rohe Möhren und liest. Er braucht nichts anderes. Seine Mutter kommt zurück mit ihrer üblichen Aufregung. Er soll Wäsche zur Heißmangel tragen. Er soll die Treppe in den ersten Stock nie hinaufgehen, ohne etwas mitzunehmen. Später streicht sie am Wohnzimmerfenster auf und ab und beobachtet die Autos, die sich nähern. Oder sie lässt in der Küche etwas fallen. Seine Schwester kommt nach Hause und hat schlechte Laune. Dann wird das Garagentor geöffnet und sein Vater ist da. Der Tisch wird gedeckt. Die Eltern unterhalten sich gedämpft in der abgeschlossenen Küche. Sonntagmorgen. Er geht mit seinem Vater und dem Hund im Wald spazieren. Der Hund reißt manchmal aus, jagt Hasen, findet Aas. Aber plötzlich dreht er sich herum, bellt sie beide wütend an, als wolle er auf sie losgehen. Er lässt sie nicht beruhigen und auch nicht einschüchtern. Es ist, als ob er ihnen hier an dieser Stelle etwas sagen wolle. Als habe er etwas beobachtet, das er bloß nicht aussprechen kann. Im Schullandheim. Lehrer oder Mitschüler sehen ihn musternd an. Ich weine ja gar nicht, sagt er mit zitternder Stimme. Eine Zeit lang ist es Mode, Holzsandalen zu tragen. Oder soll das gesund sein? Er liebt seine sehr, seine kurze Lederhose. Ein glänzender Schlafanzug, ein kurzer Anorak. Man geht zu einer Nachbarin, die Bier flaschenweise verkauft. Seine Mutter hat keine Waschmaschine. Eine Frau kommt. Frau Jonas. Sie rühren gemeinsam in dem dampfenden heißen Bottich, bis die Wäsche sauber ist. Eine Zentralheizung haben sie schon, die mit Kohlen gefüttert werden muss. Eine Zinkwanne wird in den Garten gestellt und mit kaltem Wasser gefüllt. Ein großer Pappkarton als Spielhaus. Seine Schwester bekommt eine Schaukel. Bunte Clogs. Ein roter Knautschlagmantel. Tritop. Ein Eis, das 10 Pfennig kostet. 15, dann 20. Butterbrot mit Zucker. Lieber dran. Sie gehen unter die Höhlensonne. Es riecht nach Öl. Seine Haare sind kurz. Er trägt seine erste Brille. Eine Baustelle. Er geht jeden Tag auf dem Weg in den Kindergarten daran vorbei. Die Bauarbeiter rufen ihm etwas zu. Einer nennt ihn mein Freund. Er riecht die nasse Erde, den Zement. Einmal laden ihn die Arbeiter ein, in den Bauwagen zu steigen. Sie machen gerade Pause. Er ist stolz, dass sie mit ihm sprechen. Seine Mutter holt ihn ängstlich heraus. Die kleine Straße in der Neubaugegend mit den kahlen Vorgärten bekommt zarte, dünne Ahornstämmchen. Im Abstand von 100 Metern gepflanzt. Eine Familie mit vielen Haustieren. Eine Schildkröte, zwei Meerschweinchen, ein Wellensittich, ein Hund, ein Aquarium. So als fehlte jemand. Oder als sollten die Tiere sie voneinander ablenken. Er sitzt vor dem Vogelkäfig oder den Fischen allein. Die Tiere brachten sie nicht näher zueinander. Nach einem Urlaub in einer Pension. Fieberbrunn, Österreich. Bei dem beide Kinder krank werden und besuchen in Restaurants, in denen sie das Essen nicht mögen, wird auf Ferienwohnung und Selbstversorgung umgestellt. Nun sitzt die Familie an dem Esstisch in der Ferienwohnung. Es gibt Miracoli und Zitronencreme, die mit dem Mixer aus einem Pulver und Aroma aus einer weichen goldenen Kunststoffkapsel angerührt wird. Dafür hätten wir im Restaurant 5-mal so viel bezahlt. Und das wäre längst nicht so gut gewesen. Seine Mutter hat einen besonderen Käse gekauft. Die Rinde soll man mitessen. Er nimmt sich noch ein Stück. Jetzt ist es aber gut, sagt sie. Sie hätten so viel Käse essen können, wie sie wollten. Sie mussten nicht sparen. Der Geiz steckt tiefer, noch in der Generation der Großeltern, die oft kein Geld hatten. Für die Butter ein Luxus war. Die tiefe Angst, etwas Schlimmes, Unreparierbares angestellt zu haben. Er ist noch im Kindergarten, zu Besuch bei seinem Cousin. Sie gehen in den Garten, spielen dort eine Weile. Sein Cousin fordert ihn auf, ihm sein Glied zu zeigen. Er lacht dabei. Sie pinkeln zusammen. Im Laden, der zur Gärtnerei des Onkels gehört, spielt er mit der großen Registrierkasse. Er gibt Zahlen ein und dreht die Kurbel, bis es klingelt. Jetzt habe er unwiderruflich Geld registriert, sagen ihm seine Cousine und sein Cousin. Das könne man nie wieder rückgängig machen. Er müsse das Geld jetzt in die Kasse tun. Er bekommt Angst. Aber hört nie wieder etwas von der Sache. 1968. Sommerferien. Der jüngere Bruder seines Vaters arbeitet bei einem Kaufhauskonzern und will ihm günstig ein Radio besorgen, sein erstes Radio. Der Onkel hat es aber vergessen oder nicht bekommen. Sie fahren so auf den Bauernhof. Hier gibt es ein uraltes Wohnzimmergerät. Er hört Bayern 3. Plötzlich steht die Tochter des Bauern mit einem Päckchen vor der Tür. Das Radio? Das Radio. Groß, mit braunem Kunstleder überzogen. Es klingt großartig. Er fürchtet sofort, etwas falsch einzustellen oder kaputt zu machen. Sein einziger Freund, A. Die Grundschulzeit. A. muss nach der Schule ein Stück mit ihm gegangen sein, bis zur Ampel. Weil sich die Frage, ob sie zusammen spielen, ob sie Freunde sein können. Eine Frage, die man sein ganzes Leben lang so nicht mehr hört. Sie sind sich sofort einig. Nachmittags besucht A ihn. Oder er fährt mit dem Fahrrad zu ihm. Es gibt nichts mehr zu entscheiden oder zu bereden. Sie gehen zart miteinander um, oft ohne Sprache. Es gibt keine Rangelei. Niemals Gewalt. Streit. Es ist, als hätten sie sich dafür ausgewählt. Sie fahren mit ihren Rädern draußen herum, vergraben einen Schatz, ärgern den Schäferhund des Schulhausmeisters in seinem Zwinger. Aber niemals führen sie etwas gegeneinander im Schilde. Wie zwei stille, einträchtige Mönche. Sie wissen, dass sie nicht miteinander konkurrieren werden. A ist blass und zart wie er, aber brünett. Er erinnert sich nur schwach, wie er aussah. Seine helle Stimme. Sie sehen sich am Nachmittag erst wirklich. Die Schule, die Anwesenheit des anderen dort, etwas, das man besser verdrängt. Auch A liebt den Sport nicht, das Fußballspielen. Sie sind zusammen bei den Pfadfindern. A's Vater ist Malermeister. Sie haben gerade ein Haus gebaut, das noch nicht ganz fertig ist und müssen sparen. Das Geschäft läuft nicht gut. A's älterer Bruder gehört zu den ersten Langhaarigen, wird von den Lehrern gerügt, von vielen Schülern bewundert. Sein Vater, beschränkt, autoritär, redet dagegen. Es nützt nichts. A hat ein Zimmer mit seinem Bruder zusammen. Sie haben Rituale, sie spielen Autoquartett. Es geht um die höchsten PS-Zahlen. Nutzfahrzeuge. Sie kennen die Daten bald auswendig. Sie sind fast jeden Nachmittag zusammen. Darauf kommt es an. Als hätten sich zwei schwache Hälften gefunden. Eines Tages spielen sie an einem Berg, rasen zwischen den Bäumen nach unten. Er läuft zuerst, A hinterher. A überschlägt sich, stürzt, kommt bewusstlos unten an. Er holt einen Mann, der A in seinem Auto ins Krankenhaus fährt. Der Mann imitiert das Martinshorn mit seiner Hupe. Er kümmert sich um die Fahrräder. A hat nur eine Gehirnerschütterung. Er liegt eine Woche im Krankenhaus. Er darf ihn besuchen. Er darf sich von A's Eltern ein Buch wünschen. Die Erwachsenen mischen sich wieder ein. Sie sind beide verlegen. Er kommt aufs Gymnasium, muss mit der Straßenbahn fahren. A soll die Realschule besuchen, die zu Fuß zu erreichen ist. Die Realschule ist gut genug für ihn, sagen seine Eltern. Später macht er eine Lehre als technischer Zeichner. Dann holte das Abitur in der Abendschule nach. Sie haben sich schon lange aus den Augen verloren. 2008 habe ich in Jerusalem den Schriftsteller Aharon Appelfeld besucht, dessen Bücher ich bewundere. Ich wollte ihn kennenlernen und interviewen. Appelfeld, der 1932 in Tschernowitz geboren und aufgewachsen ist, hat als Kind im Holocaust Schrecklichstes mitgemacht und überlebt, indem er sich im Wald versteckt und allein durchgeschlagen hat. Kann man seiner Kindheit entkommen? Das ist eine der wichtigsten Fragen, die ich Appelfeld stellen möchte. Mir ist unwohl angesichts der Tatsache, dass mein Vater und mein Großvater in der Wehrmacht gewesen sind. Wie soll ich dem Mann gegenübertreten, der von den Faschisten so gequält wurde? Ich begegne einem freundlichen, lächelnden, weisen älteren Mann, der Bitterkeit oder den Wunsch nach Rache nicht zu kennen scheint. Er lächelt, wie ich ihn von den Fotos der Buchumschläge kenne, und scheint etwas verstanden zu haben, von dem ich nichts weiß. Es rührt mich stark, ihn so zu sehen, in dem kleinen Haus in einem Vorort von Jerusalem. Ich betrachte ihn ja noch mit den Augen seiner Bücher. Der Kindheit entkommen? Warum denn? Warum soll man seiner Kindheit entkommen? Fragt Appelfeld zurück. In den ersten Lebensjahren seiner glücklichen Kindheit habe er so viel Gutes angesammelt. Die Erinnerung daran sei für ihn die Quelle zum Überleben und später zum Schreiben gewesen. Die frühkindliche Geborgenheit und Zuversicht. Das Elternhaus voller Bücher und Kultur haben ihm das Leben gerettet. Nur indem er sich an die Liebe seiner Mutter erinnerte, die erschossen worden war, sich ihr nahe fühlte, habe er es geschafft. Unsere Kindheiten sind in keiner Weise vergleichbar. Ich besitze nicht diese Quelle, dieses Reservoir, von dem Appelfeld spricht. Im Gegenteil habe ich der Entfernung von meinen Kindheitserlebnissen als Befreiung, als Wachstum erlebt. Je älter ich allerdings werde, desto näher kommen sie wieder. Am Ende ist es der alte Mann, der mich zu trösten versucht. Und ich sehe ihm an, dass er bis heute noch etwas von dem glücklichen Kind in sich trägt. Nach dem Abendessen wälzen sich sein Vater und seine Schwester auf dem Wohnzimmerboden. Sie tun, als ob sie kämpfen. Sie werfen sich dabei Kosenamen zu, die seine Schwester ausgedacht hat. Sie kichern. Sie haben geheime Zeichen. Seine Mutter steht herum und zeigt, wie peinlich berührt sie ist. Sie stiftet ihn an, sich ebenfalls peinlich berührt zu fühlen. Er möchte das harmlos erklären, was er sieht. Es schmerzt ihn doch. wie sie miteinander umgehen. Sein Vater und dessen Brüder. Drei Geschäftsfreunde. Drei kleine Kommunalpolitiker. Aus der Distanz beobachten sie, wer der Schwächere ist. Drei Rivalen um die Gunst des Patriarchen. Des Großvaters. Drei, die ihn gern töten würden. Aber jeder will die Schuld an diesem Wunsch auf den anderen lenken. Sein Vater ist der Älteste und Schwächste, das ist offensichtlich. Vater. Seine Mutter bringt ihn zur Schule. Sie hat etwas vor. Sie hat Pläne. Sie will einkaufen, jemanden treffen. Sie will ihn loswerden. Das spürt er schon, bevor sie spricht. Lauf zu deinen Kollegen. In der Schule haben sie regelmäßig Sirenenalarm. Sie müssen alle das Gebäude verlassen. Man hält sich die Ohren zu oder lacht. Wer soll 1969 angreifen? Aber doch ist das Gefühl da, dieses Heulen sei notwendig. Um an etwas zu erinnern. Als sei die Vergangenheit noch nicht ganz vergangen. Aber es gibt keine Vergangenheit. Als Kind geht er mit seiner Mutter in das Amtshaus. Dort ist auch die Polizeistation. Draußen haben früher die Hakenkreuzfahnen gehangen. In einem kleinen Raum die Zweigstelle der Bücherei. Dort sucht er sich so viele Bücher aus, wie er mitnehmen darf. Das Parkett knarrt. In den Büchern stecken braune Lesekarten, die abgestempelt werden. Die Bibliothekarin ist streng mit den Kindern. Im Hinterzimmer sitzt noch eine Bibliothekarin vor einem Radiator, in Decken eingehüllt. 1959. Seine Geburt. Spätabends. Nach vielen Stunden, schmerzhaft oder schon nicht mehr gespürt. Ein heißer Sommer ging voran. Er sitzt fest. Es wird geschnitten. Er wird herausgezogen. Er wird sofort von seiner Mutter getrennt. Er wird nicht gestillt. Er ist wochenlang nicht bei ihr. Später gibt sie ihn zu ihrer Mutter. Er entkommt dieser Geschichte. Dieser Geschichte entkommen? Er findet sie wieder. Sie wiederfinden? Er gerät in die Geschichte hinein. In die Geschichte hineingeraten. Als er etwas älter ist und zur Schule geht, sind ihre Eltern abends manchmal weg. Er muss auf seine Schwester aufpassen. Sie schlafen nebeneinander in den Ehebetten der Eltern. Er ist plötzlich ernst und verantwortlich. Es geht nie etwas schief. Er macht alles richtig. In der Nacht, wenn die Eltern zurückkommen, tragen sie die Kinder in ihre Zimmer und Betten. Schönes Gefühl, in das kühle, frische Bett gelegt zu werden, sofort weiterzuschlafen. Beruhigt, dass die Eltern wieder übernommen haben. Sich den Strömungen so aussetzen, dass sie ihn erreichen. Nicht dorthin gehen, wo sie verlockend falsch glänzen. Ein Nachmittag, im Spätsommer, zu Hause. Die Sonne brennt beinahe, aber es wird nicht mehr heiß. Etwas verabschieden. Die schwierige Zeit kurz vor Herbstanfang, die Sonne steht tief und blendet. Es fällt schwer zu sehen. Es gibt einen Punkt, an dem es nicht mehr schlimmer wird. Es werden dann weiche Tage. Alleestraße. Hörspiel von Roland E. Koch. Es sprach Ulrich Nöten. Musik Marion Wörle und Maciej Schledziecki. Ton und Technik Ernst Hartmann und Kiwi Hornung. Regie Fabian von Freier. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2016. Dramaturgie Sabine Küchler.